Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Soundcheck. Heute Nacht mit ein paar musikalischen Pannen bekannter Leute und der Gelegenheit, Ihnen bei der Arbeit im Studio oder zu Hause zuzuhören. Am Mikrofon ist Michael Frank. One, two, three, four. Vier Herren aus Liverpool im Londoner Abbey Road Studio Nummer 2 am 16. Februar 1965. Einer von insgesamt 13 nicht ganz geglückten Takes der John Lennon Nummer Yes It Is. Take 14 haute dann hin, am Ende von 2 Stunden Arbeit an der Instrumentalbegleitung. 3 weitere Stunden brauchte man für den Gesang. Ziemlich ausgefeilte dreistimmige Gesangsharmonien von Lennon, McCartney und George Harrison. Die fertige Version erschien als B-Seite von Ticket to Ride, mit einem anderen Text als die Arbeitsversion eben. Perfekter war die veröffentlichte Version sicherlich, aber auf dem Weg dahin war etwas von der Schönheit und dem Charme der Ballade verloren gegangen, finde ich. Jemand, der sich öfters gegen den Perfektionismuswahn ausgesprochen hat, ist Neil Young. Auf der Platte Tonight's the Night veröffentlichte er 1975 zum Beispiel ganz bewusst Aufnahmen von Songs, die entstanden, als die Band die 9 Stücke erst noch spielen lernte. Eben um etwas von der ursprünglichen Emotionalität der Stücke rüberzubringen, die sich sonst oft durch häufige Wiederholungen leicht verflüchtigt. Und wenn Neil Young vor Tausenden von Leuten eins seiner Stücke auf dem Klavier in der falschen Tonart anfängt, kann das sogar noch Spaß machen. key do we do that in? C? Oh, hey, all right, no problem. I know C. That happens to me too. Yeah, thanks everybody. Hey, we need all the communication we can get, all right? Thank you. Oh, thank you, everybody. We appreciate it. How you doing out there? Well, talk amongst yourselves, then. You're very quiet. Yeah, I like that. Make a little noise. Yeah, anything. Right. Yeah, right. Good. That's about much better. Much better. Rub your girlfriend a little bit. We're only here for a little while, you know. You might as well get it while you can. Zusammen mit Booker T und the MGs live im Sommer 93 waren das gerade The Turtles mit ein paar falschen Tönen. Die Band aus Los Angeles konnte makellose Pop-Hits à la Happy Together oder Eleanor produzieren. Bei dieser Coverversion der alten Jan and Arnie Nummer Gas Money wollten sie aber laut Sänger Howard Kalen so nah wie möglich an das kranke Garagenfeeling von früher rankommen. Der Leadgitarrist der Turtles spielte Trompete, der zweite Leadsänger Mark Volman Saxophon. Mark spielte auch das Schlagzeug, erinnerte sich Howard Kalen. Und er ist für diesen Drum-Fill am Ende verantwortlich, der einfach nicht hinhaut. Was zeigt, wie verkommen Rock'n'Roll sein kann. Soweit Howard Kalen von den Turtles. Veröffentlicht wurde Gas Money aus dem Jahr 69 erst 1974 auf einem wunderbaren Greatest Hits Sampler der Turtles, dem noch ein Blatt mit selbstironischen Kommentaren zu den Stücken beigelegt war. 30 Jahre vergingen, bis das nächste Stück das erste Mal veröffentlicht wurde. Am 15. September 1961 machte eine Gruppe Teenager im Wohnzimmerstudio von Hyde und Dorinda Morgan Probeaufnahmen als Vorbereitung für die ersten Aufnahmen in einem großen Hollywood-Plattenstudio im Oktober dann. Die Gruppe sang im Wohnzimmer der Morgans auch eine Komposition von Dorinda Morgan, Lavender hieß sie, und zwar auf eine Art, die ziemlich von den Gesangsharmonien der Four Freshmen inspiriert war. Die Gruppe war eine Art Familienunternehmen, einer der Brüder war erst 15. Sie nannten sich im September 61 noch The Pendletones. Kurz danach hieß die Band aber schon The Beach Boys. Okay, hi, we're ready to roll. That's off a fast one of the Sweet Arts. Alright, okay. Hey, go slower, you guys, okay? I think it's off. One, and two, and... Lavender, you'll see her standing in the dim twilight. Before the sunset darkens into night, she waits all. beside a lonely road beneath the trees. Her pale hair blowing in an unseen breeze. She waits alone. Sweethearts who saw her there shed bitter tears. They know the love she waits is dead. And dies unseen, reminding us to keep our love forever green, and not to wait. Don't you me all free. pretty little girl who's dancing so lightly. Dun, dun, dun, dun, dun, dun. My XKE is shining brightly. Dun, dun, dun, dun, dun. The noose around us is slowly tightening. Dun, dun, dun, dun, dun, dun. I'm gonna show you why they call me lightning. Dun, dun, dun, dun, dun. Yeah. Dun, dun, dun, dun, dun. Dun, dun, dun, dun, dun. Dun, dun, dun, dun, dun. Dun, dun, dun, dun, dun. Das A Cappella-Stück Lavender, das zu Beginn dieser Demo-Trilogie zu hören war, kam von den Pendletons, den späteren Beach Boys. Ein Demo, das die fünf Teenager im September 1961 in einem Wohnzimmerstudio aufgenommen hatten. Genau 3 Jahre später, im September 1964, wurde die Demo-Version von Dance, Dance, Dance aufgenommen, einem weiteren Top-Ten-Hit der Beach Boys. Das Demo wurde 1990 als Bonustrack auf einer CD veröffentlicht und der Booklet-Text vermerkt trocken: Diese frühe Version bietet ein faszinierendes Beispiel, wie sich Beach Boys-Platten hätten anhören können, wenn die Band selber die Instrumente gespielt hätte, statt Studiomusiker. Ebenfalls Ende 1964 wurde die letzte Nummer aufgenommen, Pete Townsends Demo von Call Me Lightning. Sein Versuch, so Townsend, Roger Daltreys scheinbares Bedürfnis für Macho-Texte mit Keith Moons Appetit auf Surfmusik und Sportwagen zu verbinden. Townsend griff den Song allerdings erst viel später für The Who wieder auf, nämlich als die Band Anfang 68 eine neue Single brauchte. Aufgenommen wurde das Demo von Call Me Lightning in der Wohnung, die sich Townsend damals mit einem Freund aus Kunstschultagen teilte. Sie lag direkt über der Wohnung seiner Eltern. Mitte der 80er Jahre erschienen gleich 2 Doppelalben mit Townsend-Demos aus 3 Jahrzehnten. In den Liner Notes der ersten Scoop-Doppelplatte spricht Townsend davon, dass Heimaufnahmen Stimmungen und Musik hervorbringen, Unschuld und Naivität, die auf keine andere Art erreicht werden könnten. Jetzt aber erst einmal wieder zum Kapitel musikalische Pannen. Wenn heute einem Gitarristen einer bekannten Band eine Saite reißt, fliegt gleich ein Rodi mit einer Ersatzgitarre herbei und sei es mitten im Stück. 1969 war das wohl noch nicht so die Regel, dann improvisierte man halt eine Weile ohne den Gitarristen. Noch hässlicher sind allerdings unerwünscht britzelnde Verstärker oder Wackelkontakte im Gitarrenkabel. Die können ein Musiker im Höhenflug sehr unsanft auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Wer weiß, vielleicht sprang Pete Townsend am Ende dieser Version von Sparks aber auch einfach zu hoch und das Kabel flog dabei aus der Gitarre. Knallen tut die Musik trotzdem. can hold your attention for a minute. Jimmy's broken a string, a guitar string, and we hope to carry on with a thing from Otis Rush. Jimmy Page. shells from a plant. Gerissenen Gitarrenseiten und protestierenden Verstärkern spannende Musik aus dem Jahr 1969. Zunächst The Who aus dem Konzertgebäude in Amsterdam, danach Led Zeppelin ohne Jimmy Page, der gerade eine neue Seite aufziehen musste, mit einem Blues von Otis Rush, ein Ausschnitt aus einem Konzert in Stockholm. Und gerade eben nochmal Led Zeppelin beim Texas International Pop Festival 1969 in Dallas, Texas, mit How Many More Times. Ganz bemerkenswert fand ich bei diesen Zeppelin-Nummern auch, wie Robert Plant einerseits ganz der smarte Entertainer ist, der routiniert und verbindlich den Kontakt zum Publikum hält, um im nächsten Moment wieder bei seinen Vokalexzessen zu landen. Vokalexzesse ganz anderer Art sind von dem legendären englischen Produzenten Joe Meek überliefert. Er konnte sauber klingende Pop-Hits für Sänger wie John Layton produzieren oder den Instrumental-Hit Telstar für die Tornados. Die Demos, die er seinen Musikern vorlegte, müssen allerdings sehr gewagt gewesen sein. 20 Jahre, bevor Rapper sich bereits existierende Stücke als Grundlage von Stücken aneigneten, benutzte Joe Meek 1960 Sandy Nelsons Hit Teen Beat für seine Demos zu einem Song, der einmal von Mike Berry and the Outlaws aufgenommen werden sollte und My Baby Doll hieß. Zuerst ließ er die Sandy Nelson-Nummer auf 33 laufen, dann mit den korrekten 45 Umdrehungen pro Minute. You cook me, you cook me good. You said you love me, you really should. Cause you are my baby doll. You gotta take it. Songs and sings and everything and then all. Oh, baby, you want to be my girl. to love me true, 'cause I know that you want me to, 'cause every time I'm you go. You prove I need, and all the things I do, 'cause I know you believe. Say baby, I'm pretty baby, you want me to love you and kiss you and be your baby doll. Baby, baby, baby, you want me to love you and kiss you and be your baby doll. 'Cause you do something I don't know what it is, but you thrill me through and through. So hey, baby, baby, you be my baby, I be thank you. Nach Joe Meeks Demos zu My Baby Doll zweimal Science-Fiction-Musik, die zu Lebzeiten der Komponisten nicht veröffentlicht wurde. Ein Ausschnitt aus Joe Meeks fantastischer Outer Space Music Fantasy mit dem Titel I Hear a New World aus dem Jahr 1959 und danach Jimi Hendrix The New Rising Sun, gefunden auf einer Spule mit 9 Minuten Tonband von Hendrix allein bei der Arbeit im Studio, vermutlich Ende 1968 in Hollywood aufgenommen und erst dieses Jahr auf CD veröffentlicht. Ziemlich viel Spaß haben Hendrix, Buddy Miles und Billy Cox auf jeden Fall bei einer Session am 23. Januar 1970 gehabt, auch wenn Schlagzeuger Buddy Miles eine Weile braucht, bis er Hendrix Vorgaben umsetzen kann. Huh? Well, let's show. Oh, one for the money, two for the show. Three, get ready. That's four to go. Oh, don't. Same timbre, it's the same timbre. Okay. I'm sorry. Turn the drums up a little louder. To the ear goggles. Oh, I'm still in the cell. God damn. Where's the rest of that grass here? Grass here. Where's that goddamn grass? Okay, let's play with this. Let's play with this a little bit. Here you go. Start to tackadoo, tackadoo, tackadoo, tackadoo, tackadoo, tackadoo. Wait a second. Tackadoo, tackadoo. No. Only cymbal and snare. Tackadoo, tackadoo, tackadoo, tackadoo, tackadoo, tackadoo. You know, the old, very old time. Only cymbal and snare. Cymbal and snare. Tackadoo, tackadoo, tackadoo, tackadoo. Real old time. No, not that's too fancy. No. Yeah, and the cymbal. Yeah. Do it without. Okay, I tell you what. Do it without the snare. Do it without the snare. And it will start like that. Okay. As soon as we come in. Yeah, as soon as we come in, then you come in with the bass drum and so forth. Huh? I feel evil. Evil. You want trouble? I come to the right place. Well, since my baby's left me, I'm on the place to jail. Cause down in the street, Okay, here we go. 1, 2, 3, go on. You come for trouble, you come to the right place. One for the money, two for the show. Please. Ja, mehr ist von Blues Say Choose auf der Hendrix-LP Loose Ends leider nicht erhalten. Weit weniger lustig, zumindest für die beteiligten Musiker, ging es im selben Jahr 1970 bei einer Aufnahmesession der Talks zu. Hits hatte die Band damals schon lange nicht mehr gehabt und auch die Arbeit an dem Song Tranquility sollte nichts daran ändern. Den Schwarzen Peter bekommt dabei Schlagzeuger Ronnie Bond zugeschoben. Aus irgendeinem Grund ließ der Toningenieur bei den hitzigen Debatten das Band mitlaufen. Die 12 Minuten wurden zum Kultobjekt in der Rockelite und schließlich 1983 um mehr als die Hälfte gekürzt, erstmals auch offiziell veröffentlicht. Nach den Nachrichten geht's weiter mit Klängen aus der Studiowerkstatt und musikalischen Pannen. Hier sind aber erst einmal die Trogs. What about a fucking 12-string on it? Play the beginning again, Barry. You had it there at the beginning, Ron. It was sounding good. But just, Ron, Ronnie, just listen for a sec. I have to say that all fucking night, but I just cannot feel it any other way than what I've been fucking doing it. You have played it tonight. But don't expect fucking miracles, just like that, Reg. It's fucking in there, embedded in there. I can't fucking hear it any other way but that. But you have done it. You did it. Play da da da da da. No, more beats. Just play da da da da da cha on whatever drums you were playing on originally. You did it. You went. You can say that all fucking night, but you won't listen. We can keep on trying and then you can get it. Yeah, well just shut your fucking mouth for 5 minutes and give me a fucking chance to do it. Don't get fucking fucking microphone. Sit there. Fuck me, Reg. Fuck you, Reg. Just fuck off. Yeah, well, you're in there. Fucking thing. And we're not. I just keep going. Then we're not. Don't just keep saying, oh yeah, well that ain't right. That I know it ain't fucking right. I can fucking hear it ain't right, you cunt. Well, fuck it, you say. I can hear it's fucking not right too. I fucking can't. I'm just playing it. So when I fucking hear it in me fucking head, yeah, that's what I gotta fucking do. Then I'll do it. You big pranny. Fucking drummer, I shit him. Da da da da da. Da da da da da. One, two, three, four. You're doing it fucking wrong. Da ba da ba da ba cha. Da ba da ba da ba cha. Da ba da ba da ba cha. Da ba da ba. You did it. You did it in the beginning. Bloody hell, I can't play with that. Eh? Well, you're fucking doing it. I can't fucking play with either. Why don't you just do what you fucking started out doing? Dubba dubba dubba cha. On your top one, dubba dubba dubba cha. Dubba dubba dubba cha. Two more times if that don't make it. Blow! Yeah. Huh. What's the name of it? Fucking money. Fucking money, take one. Das war Sylvester Stewart alias Sly Stone zu Beginn der zweiten Soundcheck-Stunde mit Klängen aus der Studiowerkstatt und musikalischen Pannen. Jahre bevor Sly Stone Erfolg und einflussreiche Platten mit Sly and the Family Stone aufnahm, betätigte er sich als stilistisch sehr variabler Hauskomponist und Produzent des kleinen Autumn-Labels in San Francisco zwischen 1963, wo er gerade mal 19 Jahre alt war, bis Anfang 1966. Nebenbei betätigte sich Sly Stone auch als Radio-DJ und gerade war auch ein kleines Dokument seiner Radioarbeit zu hören, eine Art Jingle für seine Show, die, wie er singt, jede Nacht ein wenig anders, aber immer klasse ist. Eine im letzten Jahr veröffentlichte CD präsentiert fast 30 rare Aufnahmen aus den Autumn-Jahren 63 bis 65, mehr als die Hälfte davon bisher unveröffentlicht, unter anderem die Nummer Eben und ein paar wunderbare Demo-Aufnahmen im Duo mit Billy Preston. Vor 5 Jahren erschienen bei einem Luxemburger Minilabel Live-Mitschnitte von 2 Konzerten der Stones in Perth, Australien, Anfang 1973. Und ausgerechnet dem zuverlässigen Routinier Charlie Watts passierte bei der Nachmittagsshow etwas, das den meisten Profis wohl einige Angstschweißperlen auf die Stirn getrieben hätte. Während der ganzen ersten Strophe und dem ersten Refrain von Gimme Shelter schaffte er es einfach nicht richtig, in die Nummer reinzukommen. X Versuche landeten immer wieder auf dem falschen Offbeat. Wer weiß, vielleicht war sein Monitor ausgefallen und er konnte den Rest der Band nur undeutlich und mit Zeitverzögerung hören. Ein schönes Wawa-Gitarrensolo von Mick Taylor gleicht dann aber den etwas wackeligen Anfang wieder aus. Alright.